Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 171 an Schiller. Ihre zwei lieben und werten Briefe nebst dem Zwieback habe ich erhalten, und da heute früh das Pensum am Romane geschrieben ist, will ich dieses Blatt für morgen voraus diktieren. Noch rückt das achte Buch ununterbrochen fort, und wenn ich die zusammentreffenden Umstände bedenke, wodurch etwas beinahe Unmögliches auf einem ganz natürlichen Wege noch endlich wirklich wird, so möchte man beinahe abergläubig werden. So viel ist gewiss, dass mir gegenwärtig die lange Gewohnheit, Kräfte, zufällige Ereignisse, Stimmungen und wie sich uns Angenehmes und Unangenehmes aufdrängen mag, im Augenblicke zu nutzen, sehr zustatten kommt. Doch scheint meine Hoffnung, es schon künftigen Sonnabend zu schicken, voreilig gewesen zu sein. Ihr Gedicht, die Klage der Ceres, hat mich wieder an verschiedene Versuche erinnert, die ich mir vorgenommen hatte, um jene Idee, die Sie so freundlich aufgenommen und behandelt haben, noch weiter zu begründen. Einige sind mir auch ganz unvermutet geglückt, und da ich eben voraussehen kann, in diesen schönen Sommermonaten einige Zeit zu Hause zu bleiben, so habe ich gleich Anstalt gemacht, eine Anzahl Pflanzen im Finstern zu erziehen und alsdann meine Erfahrungen mit denen, die schon bekannt sind, zu vergleichen. Dass Voss nicht gekommen ist, gefällt mir nicht an ihm, besonders da sie sich, wie ich erst aus ihrem Briefe sehe, noch einander nicht persönlich kennen. Es ist das eine Art von Schluderei und Unattention, deren man sich wohl in jüngern Jahren leider schuldig macht, vor der man sich aber, wenn man einmal Menschen schätzen lernt, so sehr als möglich hüten sollte. Am Ende hat ihn doch Reichardt abgehalten, denn dass diesem bei seinem Halbverhältnis zu uns nicht wohl sein kann, ist nur zu deutlich. Zelter in Berlin ist präpariert. Es wäre gut, wenn Sie nun auch gleich an ihn schreiben. Ich habe ein Lied Mignons, das ich gerne in Ihren Almanach setzen möchte. Im Roman wird es nur erwähnt. Es wäre die Frage, ob man Ungern selbst darüber nicht ein vertraulich Wort sagen sollte. Wenn auch eine solche Erklärung auskäme, so wäre doch die Kriegserklärung geschehen, zu der wir je eher, je lieber schreiten sollten. Xenien habe ich wieder einige Dutzend, nur gerade nicht von der notwendigsten Gattung, dass die Idylle bei näherer Betrachtung Stand und Stich hält, freut mich sehr. Für die Eifersucht am Ende habe ich zwei Gründe, einen aus der Natur, weil wirklich jedes unerwartete und unverdiente Liebesglück die Furcht des Verlustes unmittelbar auf der Ferse nach sich führt, und einen aus der Kunst, weil die Idylle durchaus einen pathetischen Gang hat und also das Leidenschaftliche bis gegen das Ende gesteigert werden musste, da sie denn durch die Abschiedsverbeugung des Dichters wieder ins Leidliche und Heitere zurückgeführt wird. So viel zur Rechtfertigung des unerklärlichen Instinktes, durch welchen solche Dinge hervorgebracht werden. Richter ist ein so kompliziertes Wesen, dass ich mir die Zeit nicht nehmen kann, Ihnen meine Meinung über ihn zu sagen. Sie müssen und werden ihn sehen, und wir werden uns gern über ihn unterhalten. Hier scheint es ihm übrigens wie seinen Schriften zu gehen. Man schätzt ihn bald zu hoch, bald zu tief, und niemand weiß, das wunderliche Wesen recht anzufassen. Mit Cellini glückt es uns durchaus, und da es auch unsere Konvenienz ist, so lassen Sie uns das Eisen schmieden, solange es warm bleibt. Sagen Sie mir, wann Sie wieder eine Lieferung brauchen. Hier lege ich Ihnen ein Pasquill bei, das Sie in eine ganz eigene Welt führen wird und das, ob es schon sehr ungleich ist, doch einige Kapitalspäße enthält und gewisse Hasenfüße, Heuchler, Philister und Pedanten toll genug durchnimmt. Lassen Sie es niemand sehen und schicken es gleich wieder zurück. Abgeschickt den 22. Juni 1796. G.